sorgsam hatte erwärmen lassen. Am nächsten Tag kam in den Zeitungen eine begeisterte Schilderung des Konzerts und am übernächsten folgte eine kurze Bemerkung. Der kleine Geigenkünstler sei an den Masern erkrankt. 8 Tage später lag auch seine kleine Tänzerin Elschen masernkrank da nieder, und wenn Frau Pfäffling an ihrem Bettchen saß, dachte sie manchmal mit Teilnahme an das kleine Menschenkind, das schon öffentlich auftreten musste, ehe es noch die Kinderkrankheiten durchgemacht hatte. Über diesen Erlebnissen war der kalte Januar zu Ende gegangen. Ende von Kapitel 10. Kapitel 11 von Die Familie Pfäffling. Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Die Familie Pfäffling von Agnes Sapper. Kapitel 11. Geld und Geigennot. Seit dem Konzert waren mehrere Tage verstrichen. Herr Pfäffling hatte täglich und mit wachsender Ungeduld auf den verheißenen Abschiedsgruß des russischen Generals gewartet, dem das Stundengeld beigelegt werden sollte, aber es kam nichts. So musste die russische Familie doch wohl ihre Abreise verschoben haben. Ja, vielleicht dachte sie daran, den Winter noch hier zu bleiben und die Musikstunden wieder aufzunehmen. Immerhin konnte auch ein Brief verloren gegangen sein. Herr Pfäffling wollte sich jetzt endlich Gewissheit verschaffen und suchte Herrn Meier im Zentralhotel auf. Er erfuhr von diesem, dass der General mit Familie gleich am Morgen nach dem Konzert abgereist sei, zunächst nach Berlin, wo er eine Woche verweilen wolle. Herr Pfäffling zögerte einen Augenblick, von dem ausgebliebenen Stundengeld zu sprechen, aber der Geschäftsmann erriet sofort, um was es sich handelte, und sagte: »Der General hat vor seiner Abreise alle geschäftlichen Angelegenheiten aufs Pünktlichste geregelt und großmütig jede Dienstleistung bezahlt. Er ist durch und durch ein Ehrenmann, so werden auch Sie ihn kennengelernt haben.« »Ja, aber wie erklären Sie sich das? Er hat mir beim Abschied gesagt, seine Söhne würden mich noch besuchen und dabei angedeutet, dass Sie das Stundengeld überbringen würden. Sie sind auch gekommen, aber ohne Geld, und sagten, die Abreise sei verschoben worden. Die Eltern würden deshalb noch schriftlich ihren Dank machen. Glauben Sie, dass es von Berlin aus geschehen werde?« »Nein, nein, nein«, erwiderte lebhaft Herr Meier. »Man reist nicht ab, ohne vorher seinen Verbindlichkeiten nachzukommen. Da liegt etwas anderes vor. Von einer Verschiebung der Reise war auch gar nie die Rede. Das haben die Söhne ganz aus der Luft gegriffen. Ich fürchte, das Geld ist in den Händen der jungen Herren hängen geblieben. Das geht aus allem hervor, was sie mir erzählen. Sie sind etwas leichtsinnig, die Söhne, und werden vom Vater fast gar zu knapp und streng gehalten. Es scheint mir ganz klar, was sie dachten. Sie wollten sich noch etwas reichlich mit Taschengeld versehen, bevor sie der Berliner Anstalt übergeben wurden, und rechneten darauf, dass sie, in der Meinung, die Abreise sei verschoben, sich erst um ihr Geld melden würden, wenn die Eltern schon über der russischen Grenze wären. Es ist gut, dass Sie nicht noch ein paar Tage gezögert haben. Diese Woche ist die Familie noch beisammen in Berlin. Ich habe die Adresse des Gasthofs und will sie Ihnen auch mitteilen, Herr Pfäffling. Wenn ich Ihnen raten darf, schreiben Sie unverzüglich. Sie brauchen ja durchaus keinen Verdacht gegen die jungen Herren auszusprechen. Es genügt, wenn Sie den Hergang erzählen. Der General ergänzt sich das Übrige, und so wie ich ihn kenne, wird er Ihnen sofort das Geld schicken. Es war dann ein Versehen und alles ist gut.« In voller Entrüstung erzählte unser Musiklehrer daheim von dem offenen Betrug seiner jungen Schüler. »Es ist ein Glück«, sagte er dann, »dass mein Brief die Eltern noch in Berlin erreichen kann. Ich schreibe gleich. Wir brauchen unser Geld nötig, brauchen es zu Besserem und Nötigerem als diese leichtsinnigen Burschen.« Aber nach geraumer Weile kehrte Herr Pfäffling in ganz veränderter Stimmung langsam und nachdenklich zu seiner Frau zurück. »Cäcilie«, sagte er, »was meinst du zu der Sache? Meine Feder sträubt sich ordentlich gegen das, was sie schreiben soll. Was hilft es, wenn ich auch nicht den geringsten Verdacht ausspreche? Meine Mitteilung bringt doch dem General die Nachricht von der verbrecherischen Handlung seiner Söhne. Dass er ihnen so etwas nie zugetraut hätte, sieht man ja. Er hätte ihnen sonst das Geld nicht übergeben. Nun soll er das erfahren müssen, unmittelbar vor dem Abschied? Er wird seinen Kindern die ehrlose Handlung nicht verzeihen. Er wird sie nie vergessen können. Sich so von seinen Kindern trennen müssen, das ist ein namenloser Schmerz für die Eltern. Soll ich ihnen das Leid antun, um uns die 100 Mark zu retten? Was sagst du, Cäcilie? Wenn ich auch ja sage, so glaube ich doch nicht, dass du es über dich bringst, entgegnete Frau Pfäffling. Und du? Würdest du es über dich bringen? Würdest du schreiben, trotz allem Leid, was daraus entstehen muss? Ich würde vielleicht denken, früher oder später werden die Eltern doch erfahren, wie ihre Söhne sind. Und für die Jungen selbst wäre es heilsam, wenn der Betrug nicht ohne Strafe für sie hinginge. Überdies ist ja immerhin die Möglichkeit, dass wir einen falschen Verdacht haben und das Geld vergessen oder verloren wurde. Obwohl ich mir dann die unwahre Aussage der Söhne über die verschobene Reise nicht erklären könnte. Die 100 Mark sind uns auch gar so nötig. Also du würdest schreiben, Cäcilie? Sie besann sich einen Augenblick und sagte dann, »Ich weiß nicht, ich würde meinen Mann fragen.« Daraufhin ging Herr Pfäffling noch eine Weile überlegend auf und ab. Die Augen seiner großen Kinder folgten ihm mit Spannung. Sie waren alle empört über den Betrug, der an ihrem Vater begangen war, hatten alle den Wunsch, der Vater möchte schreiben, aber sie wagten nicht reinzureden. Nun machte der Vater Halt, blieb vor der Mutter stehen und sagte bestimmt, 100 Mark lassen sich verschmerzen, aber nicht die Schande der Kinder. Wir wollen das kleinere Übel auf uns nehmen. Du machst ja auch sonst ernst mit dem Wort, den Nächsten lieben wie dich selbst. So blieb der Brief an den russischen General ungeschrieben. Aber ein anderer Brief wurde in dieser Nacht abgefasst. In ihrem kalten Schlafzimmer bei schwachem Kerzenlicht hockten Karl, Wilhelm und Otto beisammen und schrieben an die Söhne des Generals. Ihre Entrüstung über die schnöde Handlungsweise gaben sie in kräftigen Worten Ausdruck. Den Edelmut des Vaters, der aus Rücksicht auf den General diesem die Schandtat nicht verraten wollte, priesen sie mit begeisterten Worten, schilderten dann die vielen Entbehrungen, die die Eltern sich auflegen mussten, wenn eine so große Summe wegfiel, und wandten sich am Schluss mit volltönenden Worten an das Ehrgefühl der jungen Leute mit der Aufforderung, das Geld zurückzuerstatten. Otto musste mit seiner schönen, schulgemäßen Handschrift den Brief ins Reine schreiben. Dann setzten alle drei ihre Unterschrift darunter. Sie überschrieben an Feodor, den älteren der beiden Brüder. Die Berliner Adresse hatten sie gelesen. Es fehlte nichts mehr an dem Brief. Morgen auf dem Weg zur Schule konnte er in den Schalter geworfen werden. Mit großer innerer Befriedigung legten sie sich nun zu Bett. Auf diesen Aufruf hin musste das Geld zurückkommen. An dem Erfolg war gar nicht zu zweifeln. Und welche Überraschung, welche Freude musste das geben. Es ist aber merkwürdig, wie die Dinge bei nüchternem Tageslicht so ganz anders erscheinen als in der Abendbeleuchtung. Als die Brüder am nächsten Morgen auf dem Schulweg waren, warf Karl die Frage auf, »Warum lassen wir eigentlich den Vater unseren Brief nicht vorher lesen?« Wilhelm und Otto wussten Gründe genug, weil sonst keine Überraschung mehr dabei ist, weil die Eltern so ängstlich sind und keinen Verdacht äußern wollen, während doch alles so klar wie der Tag ist, weil der Vater die schönsten Sätze über seinen Edelmut streichen würde, weil dann wahrscheinlich aus dem ganzen Einfall nichts würde. Nein, wenn man wollte, dass der Brief abging, so musste man ihn heimlich abschicken, nicht lange vorher fragen. Aber das Heimliche, das eben war Karl zuwider. Am ersten Schalter warf er den Brief nicht ein, es kamen ja noch mehrere auf dem Schulweg. Aber die Brüder drangen in ihn. Jede Überraschung muss heimlich gemacht werden, sonst ist's ja keine. Du bist immer so bedenklich und ängstlich. Was kann denn der Brief schaden? Gar nichts. Im schlimmsten Falle nützt er nichts, aber schaden kann er nichts, das musst du selbst sagen. Karl wusste auch nicht, was er schaden sollte, und dennoch wollte er durchaus auch beim zweiten Schalter den Brief nicht herausgeben. »Die Eltern sind immer so sehr gegen das Heimliche«, sagte er. Und es ist wahr, dass schon oft etwas schlimm ausgegangen ist, was wir heimlich getan haben. Ihr habt gut reden. Wenn die Sache schief geht, heißt es doch, Karl, du bist der Älteste, du hättest es nicht erlauben sollen. Allmählich brachte er mit seinen Bedenken Otto auf seine Seite. Nur Wilhelm blieb dabei, dass sie ganz übertrieben ängstlich seien, und machte bei dem dritten und letzten Schalter einen Versuch, Karl den Brief zu entreißen. Es gelang aber nicht, und da nun Schulkameraden sich anschlossen, musste die Schlussberatung auf den Heimweg verschoben werden. Das Ende derselben war, sie wollten der Mutter von dem Brief erzählen, wie wenn dieser schon abgeschickt wäre. Hatte sie dann nur Freude darüber, dann konnte man ihn ruhig einwerfen. Hatte sie Bedenken, so wollte man ihn vorzeigen. So wurde Frau Pfäffling zugeflüstert, sie möchte nach Tisch einen Augenblick in das Bubenzimmer kommen. Dort fand sie ihre drei Großen, die ihr nun ziemlich erregt und meist gleichzeitig von dem Brief erzählten, den sie gestern noch bei Nacht geschrieben, an den jungen Feodor überschrieben und heute Morgen auf dem Schulweg mitgenommen hätten. Die kräftigen Ausdrücke der Verachtung gegen die Handlungsweise der jungen Russen und die Beschwörung, das Geld zurückzuerstatten, wurden fast wörtlich angeführt. Im ersten Augenblick hörte Frau Pfäffling gleichmütig zu. Aber dann veränderte sich plötzlich ihr Ausdruck. Sie sah angstvoll, ja fast entsetzt auf die drei Jungen und wurde ganz blass. Sie erschraken über diese Wirkung und verstummten. »Kinder, was habt ihr getan?« rief die Mutter schmerzlich. »Wenn ihr auch an Feodor überschrieben habt, die Briefe bekommen doch die Eltern in die Hand. Die Söhne sind wohl gar nicht mehr bei ihnen im Hotel, sondern in der Erziehungsanstalt. Und das könnt ihr glauben. Der General übergibt keinen Brief mit fremder Handschrift an seine Söhne, ohne ihn zu lesen. Nun erfährt er durch euch auf die schroffste Weise eben das, was der Vater vor ihm verbergen wollte. Es ist unverantwortlich, euch so einzumischen in das, was euch nichts angeht.« Die Kinder hatten der Mutter, als sie ihren Schrecken sahen, schon ins Wort fallen, sie beruhigen wollen. Aber Frau Pfäffling war nicht begierig, Entschuldigungen zu hören, und anderes glaubte sie nicht zu erwarten. Da drückte ihr Karl den Brief in die Hand und rief, »Fort ist der Brief noch nicht, Mutter, da hast du ihn, erschrick doch nicht so.« »Gott Lob und Dank«, rief Frau Pfäffling, »habt ihr nicht gesagt, er sei schon abgesandt? O Kinder, wie bin ich froh! Es wäre mir schrecklich gewesen für den Vater, für den General und auch für euch, denn wir hätten nie mehr in eurer Gegenwart etwas besprochen, hätten alles Vertrauen in euch verloren, wenn ihr euch heimlich in solche Dinge mischt.« Sie standen beschämt, denn wie waren sie doch so nah daran gewesen, das Heimliche zu vollbringen. »Später, wenn ich Zeit habe, will ich den Brief lesen«, sagte Frau Pfäffling. »Ich kann mir ja denken, dass ihr empört seid über die jungen Leute. Aber was nur ein Verdacht ist, darf man nicht aussprechen, wie wenn es Gewissheit wäre. Wisst ihr nicht, dass oft schon die klügsten Richter einen Menschen verurteilt haben, weil der schwerste Verdacht gegen ihn vorlag? Und später stellte sich doch heraus, dass er unschuldig war. Man kann da gar nicht vorsichtig genug sein.« Herr Pfäffling bekam den Brief zu lesen. Er wurde nachdenklich darüber. »So wie die Kinder gerne geschrieben hätten«, sagte er zu seiner Frau, »so kann man freilich nicht schreiben. Aber der Gedanke, sich an die Söhne zu wenden, ist vielleicht nicht schlecht. Bisher waren sie noch unter der steten Aufsicht der Eltern. Ich wüsste nicht, wie sie in dieser Zeit das unterschlagene Geld hätten verausgaben sollen. Ich müsste an sie schreiben, sobald der General und seine Frau abgereist sind. Der Abschied wird den jungen Leuten gewiss einen tiefen Eindruck machen. Der General wird ernste Worte mit ihnen reden. Wenn sie in dieser Stimmung einen Brief von mir erhalten und sehen, wie ich ihre Eltern gerne schonen möchte, ist es nicht unmöglich, dass sie ihr Unrecht gut machen. Sie mögen ja schwach sein und leicht einer Versuchung unterliegen, aber sie sind auch weichen Gemüts und zum Guten zu bestimmen. Ich will wenigstens den Versuch machen.« Frau Pfäffling saß in dieser Zeit viel am Bett der kleinen Masernkranken. Ihr Mann musste das Krankenzimmer meiden, um seiner Schüler willen. Aber wie eine Erscheinung stand er eines Tages plötzlich vor ihr, warf ihr eine Handvoll Geld in den Schoß und rief vergnügt, »Das Russengeld!« und war in demselben Augenblick schon wieder verschwunden. Seine drei großen Jungen rief er zu sich, las ihnen den reuevollen Brief der jungen Leute vor und gab in seiner Freude jedem der drei ein kleines Geldstück, weil sie ihn durch ihren Brief auf einen guten Gedanken gebracht hatten. Aber Wilhelm wollte es nicht annehmen. War er es doch gewesen, der darauf beharrte, den Brief ohne vorher zu fragen einzuwerfen. »Vater«, sagte er, »du weißt nicht so genau, wie die Sache zugegangen ist. Ich bin schon froh, dass nur kein Unheil entstanden ist aus unserem Brief. Eine Belohnung will ich lieber nicht nehmen, die hat nur Karl verdient, gib sie nur ihm.« Noch am selben Abend erhielt der Ohrenarzt sein Geld mit einer Entschuldigung über die Verzögerung und der aufrichtigen Bemerkung, dass es Herrn Pfäffling nicht früher möglich gewesen wäre, die Summe zusammenzubringen. Der Arzt saß mit seiner Gemahlin beim Abendessen. »Ist denn der Pfäffling nicht der Direktor der Musikschule, der neulich einen Ball gegeben hat?« »Bewahre, du bringst auch alles durcheinander«, sagte die Gattin, die sich nicht durch Liebenswürdigkeit auszeichnete. »Der Pfäffling ist ja bloß Musiklehrer. Es ist doch der, von dem man einmal erzählt hat, dass er seine 10 Kinder ausschickte, um Wohnungen zu suchen, weil niemand die große Familie aufnehmen wollte.« »O tausend«, rief der Doktor, »wenn ich das gewusst hätte, dem hätte ich keine so gesalzene Rechnung geschickt.« »Du verwechselst auch alle Menschen.« »Die Menschen nicht, bloß die Namen. Der Direktor heißt ganz ähnlich.« »Gar nicht ähnlich.« »Nicht? Meine ich doch. Wie hieß er noch?« »Mir fällt der Name gerade nicht ein, aber ähnlich ist er gar nicht.« »Doch! Nein!« Nachdem sie noch eine Weile über die Ähnlichkeit eines Namens gestritten hatten, den sie beide nicht wussten, schob der Arzt das Geld ein mit einem bedauernden: »Ändern lässt sich da nichts mehr.« Elschens Krankheit war gnädig vorübergegangen, sie war wieder außer Bett, hatte aber noch Hausarrest und viel Langeweile. Sie freute sich über den heutigen Lichtmessfeiertag, an dem die Geschwister schulfrei waren. Am Nachmittag machte sie sich an Frieder heran, der geigend in der Küche stand, und bat schmeichelnd, dass er nun endlich aufhöre und mit ihr spiele. Er nickte nur und spielte weiter. Sie wartete geduldig. Endlich mahnte ihn Walburg: »Frieder, hör auf, du hast schon zu lange gespielt, der Vater wird zanken.« Da gab er endlich nach, und Elschen folgte ihm fröhlich in das Musikzimmer, wo die Geige ihren Platz hatte. Als Frieder aber sah, dass der Vater gar nicht zu Hause war, nahm er sie wieder schnell zur Hand und spielte. »Du Böser«, rief die kleine Schwester, und Tränen der Enttäuschung traten ihr in die Augen. Nach einer Weile ertönte draußen die Klingel. »Der Vater kommt«, rief Else gespannt und sah nach der Tür. Aber noch ehe diese aufging, war Frieder mit seiner Geige durch die andere Tür hinausgegangen. Er flüchtete sich in das Bubenzimmer, spielte und spielte. Endlich holte sich die kleine Schwester den Bruder zur Hilfe. »Frieder«, mahnte Karl, »ich rate dir, dass du jetzt augenblicklich aufhörst. Du hast gewiss schon 3 Stunden gespielt.« Da machte der leidenschaftliche Geiger ein finsteres Gesicht, wie es noch niemand an dem guten kleinen Kerl gesehen hatte, und sagte trotzig zu Karl: »Ich kann jetzt nicht aufhören. Ich spiele, bis ich fertig bin.« In diesem Augenblick kam Frau Pfäffling herein. Da stürzte Elschen weinend auf sie zu und rief: »Alle sagen ihm, er soll aufhören, und er tut's doch nicht. Vielleicht hört er gar nie mehr auf. Sieh ihn nur an!« Durch diesen verzweifelten Ausruf der Kleinen und vielleicht noch mehr durch den Anblick der Mutter kam Frieder zu sich, ließ die Geige sinken, legte den Bogen aus der Hand und senkte schuldbewusst den Kopf. »Hast du gewusst, dass es über die Zeit ist, und hast dennoch weitergespielt?«, fragte Frau Pfäffling. »Das hätte ich nicht von dir gedacht, Frieder. Wenn du über deiner Geige allen Gehorsam vergisst, dann ist's wohl besser, das Geigenspiel hört ganz auf. Bleib hier, ich will hören, was der Vater meint.« Frau Pfäffling ging hinaus. Frieder blieb wie angewurzelt stehen. Die Geschwister sammelten sich allmählich um ihn, sie berieten, was geschehen würde, drangen in ihn, er solle gleich um Verzeihung bitten, und als nun die Eltern miteinander kamen, war eine schwüle Stimmung im Zimmer. Frieder wagte kaum aufzusehen, aber trotzig schien er nicht, denn er sagte deutlich: »Es tut mir leid.« »Das muß dir freilich leid sein, Frieder«, sagte der Vater. »Wenn du bloß im Eifer vergessen hättest, dass du über die Zeit spielst, dann könnte ich dir das leicht verzeihen. aber wenn du erinnert wirst, dass du aufhören solltest und magst nicht folgen, wenn du mit aller Absicht tust, was ich dir schon oft streng verboten habe, dann ist's aus mit dem Geigenspiel. Was meinst du, wenn ihr Kinder alle nicht folgen wolltet, wenn jeder täte, was ihm gut dünkte? Das wäre gerade, wie wenn bei dem Orchester keiner den Dirigenten sähe, sondern jeder spielte, wann und was er wollte. Nein, Frieda, meine Kinder müssen folgen. Mit deinem Geigenspiel ist's vorbei. Ich will nicht sagen für immer, aber für Jahr und Tag gib sie her. Frieda, der die Geige leicht in der Hand gehalten hatte, drückte sie nun plötzlich an sich, verschränkte beide Arme darüber und wich einen Schritt vom Vater zurück. Sie waren alle über den Widerstand so bestürzt, dass es fast einstimmig über alle Lippen kam. Aber Frieda! Herr Pfäffling sah mit maßlosem Erstaunen den Kleinen an, der immer der gutmütigste von allen gewesen war und der jetzt, was noch keiner gewagt hatte, sich ihm widersetzte. Einen Augenblick besann er sich, und dann, ohne nur dem Zurückweichenden nachzugehen, streckte er rasch seine langen Arme aus, hob den kleinen Burschen samt seiner Geige hoch in die Luft und rief, indem er ihn so schwebend hielt, »Mit Gewalt kommst du gegen mich nicht an, merkst du das?« Ernst fügte er hinzu, als er ihn wieder auf den Boden setzte. »Nun gib du mir gutwillig die Geige, Frieda.« Aber die Arme des Kindes lösten sich nicht. Von allen Seiten laut und leise wurde ihm von den Geschwistern zugeredet. »Gib sie her!« Und als Frau Pfäffling sah, wie er das Instrument leidenschaftlich an sich presste, fragte sie schmerzlich, »Frieda, ist dir deine Geige lieber als Vater und Mutter?« Der Kleine beharrte in seiner Stellung. »So behalte du deine Geige«, rief nun lebhaft der Vater. »Hier hast du auch den Bogen dazu, dann kannst du spielen, solange du magst, aber unser Kind bist du erst wieder, wenn du sie uns gibst.« Und indem er die Tür zum Vorplatz weit aufmachte, rief er laut und drohend, »Geh hinaus, du fremdes Kind!« Da verließ Frieda das Zimmer. Draußen stand er regungslos in einer Ecke des Vorplatzes, innen schluchzten die Schwestern, ergriffen waren alle von dem Vorfall. Herr Pfäffling ging erregt hin und her und dann hinaus in den Vorplatz, wo er Walburg mit so lauter Stimme, dass es bis ins Zimmer drang, zurief, »Das Kind da soll gehalten werden wie ein armes Bettelkind. Es darf hier draußen im Vorplatz bleiben, da kann es auch essen, und man kann ihm nachts ein Kissen hinlegen zum Schlafen. Geben Sie ihm den Küchenschemel, dass er sich setzen kann. Es dauert mich, weil es keinen Vater und Mutter mehr hat.« Hierauf ging er hinüber in sein Zimmer. Frau Pfäffling zog Elschen an sich, die sich nicht zu fassen vermochte. »Sei jetzt still, Kind«, sagte sie. »Frieda wird bald einsehen, dass er folgen muss. Wir lassen ihn jetzt ganz allein, dass er sich besinnen kann. Er wird dem Vater die Geige bringen, dann ist alles wieder gut.« Als die Zeit des Nachtessens kam, deckten die Schwestern auch für Frieda. Sie rechneten alle, dass er kommen würde. Herr Pfäffling, der zum Essen gerufen war, ging zögernd langsam an Frieda vorbei, der als ein jammervolles Häufchen auf dem Schemel saß und die Gelegenheit, die ihm der Vater geben wollte, vorübergehen ließ. Er kam nicht zu Tisch. »Tragt ihm zu essen hinaus, so viel er sonst bekommt«, sagte Herr Pfäffling. »Der Hunger soll ihn nicht zu uns treiben. Die Liebe soll es sein und das Gewissen.« So aß der Kleine draußen im Vorplatz, und so oft die Zimmertür aufging, kamen ihm die Tränen, denn er sah die Seinen um die Lampe am Tisch sitzen, und sein Platz war leer. Aber er hatte ja seine Geige, und nach dem Essen wollte er spielen, immerzu spielen. Im Zimmer horchten sie plötzlich auf. »Er spielt«, flüsterte eines der Kinder. Von draußen erklang ein leiser Geigenton. Sie lauschten alle. Drei Striche, dann verstummte die Musik. Die drei Töne hatten Frieda wehgetan, er wusste nicht warum. Der kleine Geiger hatte früher noch nie mit traurigem Herzen nach seiner Geige gegriffen. Darum hatte er keine Ahnung, wie schmerzlich die Musik das Menschenherz bewegen kann. Nach einer Weile begann er noch einmal zu spielen, aber wieder brach er mitten darin ab. Denen, die ihm zuhörten, ging es nahe, vor allem den Schwestern. »Die Marianne möchte hinaus zu Frieda«, sagte die Mutter. Herr Pfäffling verwehrte es nicht. Sie fanden ihn auf dem Schemel kauernd, wie er die auf seinen Knien liegende Geige mit schmerzlichem Blick ansah.

Ihr beide zieht in die Bodenkammer hinauf. Dann können wir euer Zimmer an einen Zimmerherrn vermieten und schweres Geld dafür einnehmen. Ist das nicht ein feiner Plan? Das muss euch doch freuen. Die Mutter will alles Gerümpel aus der Kammer herausräumen und eure Betten hineinstellen. Und im Übrigen dürft ihr alles ganz nach eurem Belieben einrichten. In eurem Reich da oben redet euch niemand da rein. Aus den alten Kisten könnt ihr Tische machen und Stühle und was ihr wollt. Die Zwillinge hatten zuerst ein wenig bedenkliche Gesichter gemacht, aber zusehends hellten sich diese auf. Sie nickten einander zu und bestätigten, ja, es wird fein. Gleich darauf erbaten sie sich den Kammerschlüssel, der sollte in Zukunft auch ihr Eigentum sein, und nun sprangen sie die Treppe hinauf in großer Begleitung. Auch der Vater ging mit, aber sie waren doch die Hauptpersonen. Sie schlossen ihr zukünftiges Reich auf. Es war ein Kämmerchen mit schrägen Wänden und einem Dachfenster. »Kalt ist's da oben«, meinte einer der Brüder. »Aber im Sommer ist's immer ganz warm, das weiß ich noch vom vorigen Jahr«, entgegnete Marie. »Da hast du recht«, bestätigte lächelnd der Vater. »Und seht nur durch das Fenster, wenn man den Kopf weit hinausstreckt, so hat man die schönste Aussicht vom ganzen Haus. Und so gut vermacht ist die Kammer, nirgends kann Schnee oder Regen durch. Ihr wisst doch, wie Frau von Falkenhausen in ihrer Lebensgeschichte erzählt, dass ihr in Afrika der Regen in ihr Häuschen gedrungen und die Betten wie in einem Teich standen und wie eine dicke Schlange durch ein Loch am Fenster hereingekrochen ist. Wie wäre sie glücklich gewesen über ein so gut verwahrtes Kämmerlein? Ja, Kinder, da habt ihr es schon besser. Als sie herunterkamen, waren alle ganz von den guten Eigenschaften der Kammer erfüllt. Es galt nun, einen Zimmerherrn zu suchen und sich der Hausleute Erlaubnis zu sichern. Frau Pfäffling besprach die Angelegenheit mit der Hausfrau und diese wiederum mit ihrem Mann. Da stieß die Sache auf Widerstand. Herr Hartwig wollte durchaus nichts davon wissen. Er meinte, es sei schon reichlich genug, wenn 10 Personen den oberen Stock bewohnten. Und Zimmerherren seien ihm ganz besonders zuwider. Er habe nie welche gehabt und geduldet. Frau Hartwig legte viele gute Worte ein für die Familie Pfäffling und schilderte ganz musterhafte Zimmerherren, aber ihr Mann blieb bei seinem entschiedenen Nein, und sie konnte nicht anders, als dies Frau Pfäffling mitzuteilen. »Es tut mir so leid«, sagte sie, »aber ich kann nichts machen. Mein Mann sagt ja selten Nein. Aber wenn er es einmal gesagt hat, dann bleibt er dabei. Er meint, wenn ein Mann Nein gesagt hat, dürfe er nachher nicht mehr Ja sagen, sogar wenn er es möchte. Dieser Bescheid war eine große Enttäuschung für die Familie. Herr Pfäffling konnte wieder einmal den Hausherrn nicht begreifen. Wenn ich sehe, dass jemand nicht auskommt, lasse ich ihn doch lieber 6 Zimmerherren aufnehmen, als in Geldnot stecken, rief er, indem er lebhaft den Tisch umkreiste. Nicht mehr Ja sagen dürfen, weil man vorher Nein gesagt hat. Soll sich darin die Männlichkeit zeigen? Dann wäre jedes eigensinnige Kind männlich. Glaubt das nicht, ihr Buben, sagte er, vor Karl stehen bleibend. Ich will euch sagen, was männlich ist. Nicht nachgeben, wenn es gegen besseres Wissen und Gewissen geht, aber nachgeben, wenn man einsieht, dass man falsch oder unrecht geurteilt hat. Als 2 Tage über die Sache hingegangen waren, ohne dass mit den Hausleuten weiter darüber gesprochen worden wäre, traf Frau Pfäffling zufällig oder vielleicht absichtlich mit Herrn Hartwig im Hausflur zusammen. »Es tut uns so leid«, sagte sie zu ihm, »dass wir keinen Zimmerherrn aufnehmen durften, denn wir sind durch den Diebstahl ein wenig in die Enge geraten. Aber da Sie nun einmal Nein gesagt haben, möchte ich Sie nicht plagen. Und es ist ja wahr, dass manche Zimmerherren spät in der Nacht heimkommen, Lärm machen und dergleichen. So müssen wir uns eben jetzt entschließen, eine ältere Dame als Zimmermieterin aufzunehmen. Da fallen ja alle diese Schattenseiten weg. Es ist nur für uns unbequemer und auch schwerer zu finden als ein Zimmerherr. Wenn Sie uns ein wenig behilflich sein möchten, eine passende Hausgenossin zu finden, wären wir Ihnen recht dankbar. Meinen Sie, wir sollten es in die Zeitung setzen? »Ja«, sagte Herr Hartwig, »das wird am schnellsten zum Ziel führen.« Sie besprachen noch ein wenig die näheren Bedingungen, und ohne recht zu wissen, wie, war Herr Hartwig dazu gekommen, sich selbst um eine 11. Hausbewohnerin für den oberen Stock zu bemühen. Das seitherige Zimmer der beiden Mädchen wurde hübsch eingerichtet und sie bezogen ihre Bodenkammer. Eine Anzeige in der Zeitung erschien und nun kamen immer einmal Tage, an denen sich die Kinder darum stritten, wer die Tür aufmachen durfte, um etwaigen Liebhaberinnen das Zimmer zu zeigen. Allzu viele erschienen nicht und Frau Pfäffling musste erfahren, dass die Frühlingsstraße keine gute Lage sei. Ihr selbst war auch nicht jede von den wenigen, die sich meldeten, erwünscht. Sie wollte nur das Zimmer vermieten, nicht eine Kostgängerin an ihrem einfachen Mittagstisch haben, kein fremdes Element in den vertrauten Familienkreis aufnehmen. Aber als auf wiederholte Ankündigung die Rechte sich nicht finden wollte, wurde Frau Pfäffling kleinmütig und sagte zu ihrem Mann, »Mir scheint, wir müssen doch froh sein, wenn überhaupt irgendjemand das Zimmer mietet. Ich muss mich entschließen, auch die Kost zu geben. Aber niemand begnügt sich heutzutage mit so einfachem Mittagstisch, wie wir ihn haben. So machst du eben immer besondere Leckerbissen für solch eine anspruchsvolle Dame und deckst für sie in ihrem eigenen Zimmer, dann stört sie uns nicht«, lautete Herr Pfäfflings Rat. 3 Tage später bezog Fräulein Bergmann das Zimmer. Pfäfflings durften sich glücklich schätzen über diese Mieterin. Sie war eine fein gebildete Dame, etwa Mitte der 40er. Erzieherin war sie gewesen, meist im Ausland, hatte vorzügliche Stellen inne gehabt und so viel zurückgelegt, dass sie sich jetzt nach etwa 25 Jahren fleißiger Arbeit zur Ruhe setzen und von ihrer Rente leben konnte. Sie war gesund und frisch und wollte nun ihre Freiheit genießen, sich Privatstudien und Liebhabereien widmen, zu denen ihr das Leben bis jetzt wenig Muße gelassen hatte. Was andere Mieter abschreckte, der Kinderreichtum der Familie Pfäffling, das war für sie ein Anziehungspunkt. Denn in der Wohnung, die sie zuerst nach dem Austritt aus ihrer letzten Stelle bezogen hatte, war es ihr zu einsam gewesen. Sie hatte es nur kurze Zeit dort ausgehalten und suchte jetzt eine Familie, in der sie mehr Anschluss fände. Mit schwerem Herzen machte ihr Frau Pfäffling das Zugeständnis, dass sie am Mittagstisch teilnehmen dürfe. »Ich konnte es ihr nicht verweigern«, sagte sie zu ihrem Mann und fügte seufzend hinzu. »Ursprünglich wollten wir freilich einen Herrn, der den ganzen Tag fort wäre, und nun haben wir eine Dame, die den ganzen Tag da ist. Aber ich glaube, dass sie keine unangenehme Hausgenossin sein wird.« Nach den ersten gemeinsamen Mahlzeiten war die ganze Familie für Fräulein Bergmann eingenommen. Sie war viel in der Welt herumgekommen, wusste in anregender Weise davon zu erzählen und zeigte auch Teilnahme für den Familienkreis, in den sie nun eingetreten war. Deutlich war zu bemerken, dass sie sich von Frau Pfäfflings sinnigem Wesen angezogen fühlte, dass sie Verständnis hatte für des Hausherrn muntere Lebhaftigkeit und Anerkennung für der Kinder Bescheidenheit. Freilich waren auch alle 7 voll Zuvorkommenheit gegen die neue Hausgenossin. Hatte diese doch das Zimmer gemietet, trotz der vielen Kinder und obwohl die Frühlingsstraße keine Lage war. Überdies flößten ihnen die feinen Umgangsformen und das sichere Auftreten der ehemaligen Erzieherin Achtung ein. So ging anfangs alles aufs Beste und wäre auch wohl so weitergegangen, wenn Fräulein Bergmann nicht das Wort ehemalig vergessen hätte. Aber es dauerte gar nicht lange, so gewann es den Anschein, als ob sie die Erzieherin der Kinder wäre. Sie ermahnte und tadelte, sie fragte nach den Schularbeiten, rief die Schwestern zu sich in ihr Zimmer und ließ sie unter ihrer Anleitung die Aufgaben machen. Die Mädchen fanden das vorteilhaft und kamen gerne. Auch Frau Pfäffling war anfangs dankbar dafür, aber diese neue Einrichtung passte doch nicht zum Ganzen. So waren auch eines Nachmittags die beiden Schwestern schon geraume Zeit in Fräulein Bergmanns Zimmer, als Elschen bescheiden anklopfte. »Marianne soll herüberkommen«, richtete sie aus, »es gibt Ausgänge zu machen.« Die Mädchen standen augenblicklich auf, aber Fräulein Bergmann hielt sie zurück. »Das eilt doch nicht so«, sagte sie. »Die Schularbeit geht allem vor. Das habe ich allen meinen Zöglingen eingeprägt. Die Ausgänge können doch auch von dem Dienstmädchen gemacht werden.« »Walburg hat keine Zeit«, entgegnete Elschen altklug, und hört auch nicht genug für manche Besorgung. Dieses taube Mädchen ist in jeder Hinsicht eine ungenügende Hilfe, sagte Fräulein Bergmann. Nun geh nur, Elschen, und bitte deine Mama, sie möchte den Schwestern doch noch ein halbes Stündchen Zeit gönnen. Es dauerte aber noch eine ganze Stunde, bis die Kinder herüberkamen. Ihr braucht länger zu den Aufgaben, als wenn ihr allein arbeitet, sagte Frau Pfäffling ärgerlich. Woher kommt denn das? Weil Fräulein Bergmann immer zuerst das Alte wiederholt und das Neue voraus erklärt. Sie sagt, so könnten wir bald alle Mitschülerinnen überflügeln und in der Schule würde jedermann staunen über unsere Fortschritte. Das kann sein, entgegnete Frau Pfäffling, aber dann hätte ich gar keine Hilfe von euch und das geht nicht an. Auch ist die Schule zum Lernen da und nicht zum Prahlen. Nun eilt euch nur, dass ihr nicht in die Dunkelheit kommt mit den Ausgängen. Sie kamen aber doch erst heim, als es finster war. Finden Sie das passend? Fragte Fräulein Bergmann die Mutter. Sollten Sie nicht das Dienstmädchen schicken? Walburg kann nicht alles besorgen. Nun ja, mit dieser Walburg kann es nicht mehr lange gut tun. Wenn sie vollends taub ist, muss sie doch fort. Diese Worte hörte auch Frieder und sie gingen ihm zu Herzen. Er suchte Walburg in der Küche auf und wollte sie sich daraufhin ansehen, ob sie wohl bald ganz taub würde. Sie bemerkte seinen forschenden Blick. »Willst du von mir was?« fragte sie und beugte sich zu ihm. Er zog ihren Kopf ganz zu sich und sagte ihr ins Ohr, »Ich mag Fräulein Bergmann nicht. Magst du sie?« Walburg antwortete ausweichend, »Man muss froh sein, dass man sie hat.« Ja, man war froh, dass man sie hatte und nahm geduldig manche Einmischung hin. Da und dort zeigte sich bald eine kleine Veränderung im Pfäfflingschen Haushalt, so am Mittagstisch. Dieser war bisher immer mit einem hellen Wachstuch bedeckt worden. »Ich habe noch überall, wo ich war, weiße Tischtücher getroffen,« bemerkte Fräulein Bergmann. »Vielleicht waren Sie noch nie in einem so einfachen und kinderreichen Haus,« entgegnete Frau Pfäffling. »Wir müssen jede unnötige Arbeit vermeiden, und die großen Tischtücher machen viel Arbeit in der Wäsche.« »Aber das Essen mundet besser auf solchen.« »Dann will ich ein Tischtuch ausbreiten. Es soll Ihnen gut schmecken an unserem Tisch.« Kurz darauf beanstandete Fräulein Bergmann, dass die Tür zum Nebenzimmer regelmäßig offen stand. »Wir können dadurch beide Zimmer mit einem Ofen heizen,« erklärte Frau Pfäffling. »Aber dann sollten Sie die Tür aushängen und eine Portiere anbringen. Das würde sehr fein sein.« »Ja, gewiss, aber ich habe keine Portiere und auf solche Einkäufe kann ich mich nicht einlassen. Sie müssen bedenken, dass Sie nun nicht mehr bei reichen Leuten leben, sondern bei solchen, die recht dankbar sind, wenn es nur immer zum täglichen Brot reicht.« »Sie haben recht. Ich merke jetzt selbst erst, wie verwöhnt ich bin, und ich habe mich schon oft gewundert, dass Sie so heiteren Sinnes auf vieles verzichten, woran Sie gewiss von zu Hause gewöhnt waren. Ich weiß, dass Sie aus fein gebildeter Familie stammen.« »Vielleicht kann ich mich gerade deshalb leicht in andere Verhältnisse schicken. Die äußere Einfachheit macht mir wirklich nichts aus. Mein Glück ruht auf ganz anderem Grund. Portieren und dergleichen haben damit gar nichts zu tun.« Ein paar Tage später brachte Fräulein Bergmann als Geschenk den Stoff zu einem Türbehang. Auch den Tapezierer hatte sie bestellt. Die Türöffnung wurde nun hübsch verkleidet und sah in der Tat fein aus. Die Kinder standen voll Bewunderung. Aber der schöne Stoff passte nicht so recht zum Ganzen. Fräulein Bergmann selbst war die Erste, die das bemerkte. »Es sehen nun allerdings die Möbelbezüge verblichen aus,« sagte sie. »Aber über kurz oder lang müssten diese doch erneuert werden.« Herr Pfäffling war sehr überrascht, als er zum ersten Mal durch den Türbehang schritt. Er streifte dem großen Mann das Haar. Missliebig sah er ihn an. »Es ist ein Geschenk von Fräulein Bergmann,« sagte Frau Pfäffling. »Du solltest ihr auch ein Wort des Dankes sagen, wenn sie zu Tisch kommt.« »Auch noch danken,« entgegnete Herr Pfäffling. »Ich habe ja gar keinen Sinn für so etwas. Es fängt nur den Staub auf und passt auch nicht zu unserer übrigen Einfachheit. Fräulein Bergmann mag sich Portieren in ihr Zimmer hängen, so viele sie will, aber unsere Zimmer müssen ihr schön genug sein, so wie sie sind.« Bei Tisch saß er gerade dem Türvorhang gegenüber. Er kam ihm wie etwas Zudringliches, Fremdes vor. Er wollte aber die Höflichkeit wahren und sich nichts anmerken lassen. Da kam noch ein kleiner Ärger zum ersten hinzu. Walburg hatte eben die Suppe abgetragen und drei Teller gewechselt. Die Kinder bekamen immer nur einen Teller. Finden Sie nicht, dass es gegen den Schönheitssinn verstößt, wenn die Kinder alles auf einem Teller essen? Wandte sich Fräulein Bergmann fragend an Frau Pfäffling. Es geschieht eben, um Arbeit zu sparen, antwortete sie. Sieben Teller mehr aufzudecken, abzuwaschen und aufzuräumen, ist schon ein Geschäft. So viel könnte diese Walburg doch wohl leisten, entgegnete das Fräulein. Das ist doch eine Kleinigkeit. Da fiel ihr Herr Pfäffling ungeduldig in die Rede. Aber ich bitte Sie, geehrtes Fräulein, meine Frau als Hausfrau muss doch am besten wissen, was in unserer Haushaltung passt oder nicht. Und wenn Sie bei uns sind, müssen Sie mit unserer Art Vorlieb nehmen. Gewiss, das tue ich ja auch. Es ist mir nur wegen der Kinder leid zu sehen, wie der Schönheitssinn so ganz vernachlässigt wird. Aber ich werde gewiss nicht mehr da reinreden, kein Wort mehr. Ja, darum möchte ich Sie recht freundlich bitten, sagte Herr Pfäffling. Und übrigens ist an meiner Frau und ihrem Tun alles ordentlich, schön und rein. Und ich möchte durchaus nicht, dass sie sich noch mehr Arbeit macht. Und wenn meine Kinder ihr nachschlagen, wird man sie überall gern sehen. Aber bitte, wer bestreitet denn das? Sagte das Fräulein und fügte gekränkt hinzu. Ich schweige ja schon. Der Schluss der Mahlzeit verlief in unbehaglicher Stille. Und sobald das Essen vorüber war, zog sich Fräulein Bergmann zurück. »Sie ist beleidigt«, flüsterte bekümmert eines der Mädchen dem anderen zu. »Das ist nur ihre eigene Schuld«, behaupteten die Brüder. »Warum mischt sie sich ein?« »Aber es ist doch wahr, dass Teller schnell abgewaschen sind.« »Nein, es ist nicht wahr. Ihr glaubt alles, was Fräulein Bergmann sagt, und haltet gar nicht zur Mutter.« Dieser Vorwurf kränkte die Schwestern tief. Sie weinten beide. Herr Pfäffling bemerkte es. »Sie macht uns auch noch die Kinder uneins«, sagte er zu seiner Frau. Die beruhigte ihn. »Fräulein Bergmann wird sich jetzt schon besser in Acht nehmen, wenigstens in deiner Gegenwart, und mir ist ihr Dareinreden nicht so unangenehm. Man macht doch seine Sache nicht vollkommen, und da ist es gar nicht übel, einmal zu erfahren, wie andere darüber urteilen. Sie hat auch viel mehr von der Welt gesehen als ich.« Mit Frau Pfäffling verstand sich Fräulein Bergmann am besten. Die beiden Frauen standen eines Morgens vor dem Bücherschrank. Fräulein Bergmann machte von der Erlaubnis Gebrauch, sich ein Buch auszuwählen. »Es ist merkwürdig«, sagte sie, »wie langsam der Tag vergeht, wenn man keinen eigentlichen Beruf hat. Seit Jahren habe ich mich gefreut auf diese Zeit der Freiheit, habe mich in meinen Ställen gesehnt, so recht nach Herzenslust lesen, zeichnen, studieren zu können. Und nun, seitdem ich die Muße dazu habe, so viel ich nur will, hat es seinen Reiz verloren.« Frau Pfäffling sagte nach einigem Besinnen, »ob es Sie wohl befriedigen würde, wenn Sie sich an gemeinnütziger Arbeit beteiligten. Es gibt hier manche wirklich nützliche Vereine.« »Nein, nein«, wehrte Fräulein Bergmann lebhaft ab, »dazu passe ich gar nicht. Ich werde mich schon allmählich zurechtfinden in meiner veränderten Lebenslage. Haben Sie ein wenig Geduld mit mir. Ich fühle selbst, dass ich unausstehlich bin.« Frau Pfäffling übte Geduld. Aber manchmal hatte sie den Eindruck, dass Fräulein Bergmann im Vertrauen auf diese Nachsicht sich immer mehr Tadel und Einmischung gestattete. Es war kein schöner Monat, dieser März. Draußen in der Natur wollte sich kein Frühlingslüftchen regen, ein kalter Ostwind hielt alles zurück und brachte Erkältungen mancherlei Art in die Familie. Nach Fräulein Bergmanns Ansicht waren alle diese kleinen Übelbefinden selbst verschuldet. Sie behauptete, solches bei ihren Zöglingen stets verhütet zu haben. »Heute steht Frühlingsanfang im Kalender«, sagte Karl am 21. März. »Weißt du noch, Vater, heute vor einem Jahr bist du mit uns allen sieben ausgezogen, Veilchen zu suchen und Palmkätzchen heimzubringen. Aber dieses Jahr ist es so kalt.« »Ja, voriges Jahr war es viel schöner«, darin stimmten alle überein. »Schöner war es draußen gewesen.« Schöner auch im friedlich geschlossenen Familienkreis. Sie saßen wieder einmal an dem weißgedeckten Mittagstisch, nachdem Herr Pfäffling sich die Fransen des Behangs durch die Haare hatte streichen lassen und seine Frau ein Tischgebet gesprochen hatte. »Wie wunderlich«, begann Fräulein Bergmann, »dass Sie kein feststehendes Tischgebet haben. Das ist mir noch in keinem Haus vorgekommen. Das heutige hat kein gutes Versmaß. Wie vielerlei haben Sie eigentlich?« »Eine ganze Sammlung«, sagte Frau Pfäffling. »Ich denke, dass man leichter mit dem Herzen und den Gedanken bei dem Tischgebet ist, wenn es nicht jeden Tag das Gleiche ist. Und mir tut es immer leid, wenn ein Gebet gedankenlos gesprochen wird.« »Ach, das können Sie doch nicht ändern. Ich bin nicht für solche Neuerungen. Das Tischgebet ist eben eine Form, weiter nichts.« Nun war es mit Herrn Pfäfflings Geduld schon wieder zu Ende. »Aber meiner Frau liegt daran, in diese Form einen Inhalt zu gießen«, sagte er lebhaft. »Und wenn Sie lieber die leere Form haben, so brauchen Sie ja auf den Inhalt nicht zu horchen.« »Aber lieber Mann«, sagte Frau Pfäffling und legte beschwichtigend ihre Hand auf seine trommelnde, »Fräulein Bergmann hat das gar nicht schlimm gemeint.« »Dann meine ich es auch nicht schlimm«, sagte Herr Pfäffling begütigend. Im Weiteren verlief die Mahlzeit friedlich, wenn auch einsilbig. Aber nach Tisch rief Herr Pfäffling seine Frau zu sich in das Musikzimmer. »Das ist ein unleidlicher Zustand«, begann er. »Dieses Frauenzimmer ist der verkörperte Missklang und stört jegliche Harmonie im Hause. So etwas kann ich nicht vertragen.« »Tu mir's zuliebe und mache der Sache ein Ende. Wir finden auch wohl wieder eine andere Mieterin.« »Aber nach so kurzer Zeit ihr schon die Tür weisen, das tut mir doch leid für Sie. Wie soll ich denn das machen?« »Ganz wie du willst, du bringst das schon zustande, ohne sie zu kränken. Aber je eher, je lieber, nicht wahr? Kannst du nicht gleich hinüber und mit ihr reden? Vielleicht ginge sie dann schon morgen.« »Nein, so plötzlich lässt sich das doch nicht machen. Bis zum 1. April musst du dich schon noch gedulden«, sagte Frau Pfäffling. Und während sie ihrer Arbeit nachging, überlegte sie, wie sie die Kündigung schonend begründen könnte. Fräulein Bergmann tat ihr leid, aber die Rücksicht auf ihren Mann, auf Einigkeit und Frieden im Hause musste doch vorgehen. Noch am selben Nachmittag kam ihr ein Umstand zur Hilfe. Fräulein Bergmann suchte sie auf und bat sie, in ihr Zimmer zu kommen. Auf dem Tisch lagen Papiere ausgebreitet. »Ich möchte Ihnen etwas zeigen«, sagte das Fräulein. »Hier habe ich die Zeugnisse von meinen letzten Stellen hervorgesucht. Möchten Sie diese nicht lesen? Ich muss Ihnen sagen, dass ich mich ordentlich schäme über die Zurechtweisung, die ich heute Mittag erfahren habe. So etwas ist mir nicht vorgekommen in den vielen Jahren, die ich in Stellung war. Aber ich fühle ja selbst, dass ich unleidlich bin. Was ist es nur? Ich war doch sonst nicht so. Bitte lesen Sie.« Fräulein Bergmann hatte als stellvertretende Hausfrau und Mutter viele Jahre in ein und demselben Hause zugebracht, und neben ihrer Tüchtigkeit war in den Zeugnissen ausdrücklich ihre Liebenswürdigkeit und ihr Takt hervorgehoben. Indem Frau Pfäffling dieses las, kam ihr plötzlich die Erklärung dieses Widerspruchs und der Gedanke, wie Fräulein Bergmann wieder in das richtige Gleis zu bringen wäre. »Ich glaube, Sie haben sich viel zu früh in den Ruhestand begeben, und das ist wohl der Grund für Ihre Unausstehlichkeit, wie Sie es nennen. Sie stehen im gleichen Alter wie mein Mann. Wie käme es Ihnen vor, wenn er schon aufhören wollte, in seinem Beruf zu wirken? Er will erst noch sein Bestes leisten, und so stehen auch Sie noch in voller Kraft und haben eine reiche Lebenserfahrung dazu. Sie könnten ein ganzes Hauswesen leiten, eine Schar Kinder erziehen und wollen hier in einem Stübchen hinter den Büchern sitzen? Das ertragen Sie einfach nicht, und das wird wohl der Grund sein, warum Sie nun in unser Hauswesen unberufen eingreifen. Ihre besten Kräfte liegen brach. Wenn ich Ihnen einen Rat geben darf, so ist es der: Suchen Sie wieder eine Stelle, die Sie vollauf in Anspruch nimmt.« Fräulein Bergmann hatte nachdenklich zugehört. »Ja«, sagte sie jetzt, »so wird es wohl sein. Ich kann die Untätigkeit nicht ertragen. Dass Sie mir noch eine solche Leistungsfähigkeit zutrauen, das freut mich. Nun schäme ich mich vor allen meinen Bekannten, denen ich mit Stolz meinen Entschluss mitgeteilt habe, mich zur Ruhe zu setzen. Es war mir damals eine gute Stelle als Hausdame angetragen. Ich habe sie abgelehnt.« »Ist sie schon besetzt?« »Vielleicht nicht. Es hieß, der Eintritt könnte auch später erfolgen.« »Wollen Sie sich nicht danach erkundigen?« »Nachdem ich die Stelle so stolz abgewiesen habe? Allerdings hätte ich keine passendere finden können. Meinen Sie, ich soll schreiben?« »Überlegen Sie es noch. Lassen Sie eine Nacht darüber hingehen.« Eine halbe Stunde später hörte man Fräulein Bergmann mit leichten Schritten eilig die Treppe hinuntergehen nach der Post. Ich bin Fräulein Bergmann begegnet, sagte Wilhelm, der eben heimkam. Sie ist gesprungen wie ein Wiesel und hat mir ganz fidel zugewinkt. Warum ist sie gerade heute so vergnügt? Mit der Stelle kam es nach einigem Hin- und Herschreiben in Richtigkeit. Schon zum 1. April sollte Fräulein Bergmann sie antreten. Das letzte gemeinsame Mittagsmahl war vorüber, die Kinder freuten sich im Freien der lang ersehnten warmen Frühlingsluft, Frau Pfäffling war mit der Sorge um das Gepäck der Reisenden beschäftigt und diese saß noch allein mit Herrn Pfäffling am Esstisch. »Wenn ich einmal alt und pflegebedürftig bin«, begann Fräulein Bergmann, »dann frage ich wieder an, ob Sie mich aufnehmen möchten in Ihr Haus. Ich kenne niemanden, dem ich mich in hilfloser Lage so gern anvertrauen möchte als Ihrer lieben Frau und den seelenguten Zwillingsschwestern. Dann dürften Sie ja keine Angst mehr haben vor meiner tadelsüchtigen Art.« Herr Pfäffling, der nach seiner Gewohnheit um den Tisch gewandelt war, machte jetzt Halt und sagte, »Tadel ist ja sehr viel wert, wenn er nicht bloß aus schlechter Laune entspringt. Solange Sie alles tadelten, wehrte ich mich dagegen. Aber jetzt, wo wir in friedlicher Stimmung auseinandergehen, jetzt würde ich auf Ihr Urteil viel geben. Sie sagten neulich, es sei alles unschön und unfein bei uns.« »Nein«, fiel sie ihm ins Wort, »so sagte ich doch nicht, und überdies wissen Sie wohl, dass alles nur aus einer gewissen Streitlust gesprochen war.« »Ja, etwas Wahres lag aber doch wohl Ihren Äußerungen zugrunde. Möchten Sie mir nicht sagen, was Ihnen unschön erscheint in unserem Hauswesen, unseren Gewohnheiten?« Fräulein Bergmann überlegte. »Ich kann meine Behauptung wirklich nicht aufrechterhalten«, sagte sie, und mit einem gutmütigen, aber doch ein wenig spöttischen Lächeln fügte sie hinzu. »Unschön ist eigentlich nur eines. Und zwar, darf ich es sagen? Nun denn, unschön kommt mir vor, wenn Sie so wie jetzt eben im Laufschritt den Tisch umkreisen, an dem man sitzt.« Herr Pfäffling hielt betroffen in seinem Lauf inne. »Ihr Sohn Wilhelm fängt das nämlich auch schon an«, fuhr sie fort. »Haben Sie es noch nicht bemerkt? Neulich lief er ganz in Ihrem Schritt hinter Ihnen, immer die gleiche Entfernung einhaltend, wahrscheinlich um einen Zusammenstoß zu vermeiden, da Sie oft mit einem plötzlichen Ruck stehen bleiben. Es war sehr drollig anzusehen, nur wurde mir schwindelig dabei.« »Das begreife ich«, sagte Herr Pfäffling, »und wenn mir schließlich alle Kinder folgen würden wie ein Kometenschweif, so ginge das zu weit. Ich werde es mir abgewöhnen, sofort und mit allem Eifer. Wie man nur zu einer solch üblen Gewohnheit kommt!« Er versank in Gedanken darüber und nahm seinen Lauf um den Tisch wieder auf. Fräulein Bergmann verließ lächelnd das Zimmer. Im Vorplatz übergab Frau Pfäffling den vollgepackten Handkoffer an Walburg. »Ist er nicht zu schwer?«, fragte sie. »Oh nein«, entgegnete Walburg in ungewöhnlich lebhaftem Ton, »ich trage ihn gern fort.« Hatte sie auch nie die unfreundlichen Äußerungen gehört, die Fräulein Bergmann über sie tat, so hatte sie in ihr doch eine Feindin gewittert und war froh, dass diese so unerwartet schnell abzog. Warum, wusste sie nicht, fragte auch nicht danach. Es genügte ihr, dass offenbar niemand unglücklich darüber war. Marianne vielleicht ausgenommen, aber die würden sich bald trösten und eine neue Mieterin konnte sich nach Ostern finden. Frau Pfäffling begleitete die Reisende und Elschen durfte diesmal mit zur Bahn. Die kleine Reisegesellschaft war kaum zur Haustür hinaus, als Herr Pfäffling seine drei Großen herbeirief. »Nun helft mir die Portiere abnehmen, dass man wieder Luft und Licht hat und frei durch die Tür kann. Aber vorsichtig, die Mutter sagt, sie könne den schönen Stoff verwenden.« So standen sie bald zu viert auf Tischen und Stühlen und arbeiteten lustig darauf los, als heftig geklingelt wurde und gleichzeitig durch das offene Fenster von der Straße herauf Elschens Stimme ertönte, die nach den Brüdern rief. Otto sah durchs Fenster und fuhr blitzschnell herein. »Fräulein Bergmann hat ihren Schirm vergessen, sie kommt selbst wieder herauf.« »Geht hinaus, lasst sie nicht herein«, rief Herr Pfäffling, »den schmerzlichen Anblick soll sie nicht erleben.« Draußen hörte man schon ihre Stimme. »Ich muss den Schirm im Esszimmer abgestellt haben.« Richtig, da stand er in der Ecke. Wilhelm erfasste ihn, hastig rannte er durch die Tür und konnte diese gerade noch hinter sich schließen und Fräulein Bergmann den Schirm hinreichen. Sie hatte nichts gesehen und ging. Wenn sie nun zu spät zum Zug kommt und wieder umkehrt, sagte Herr Pfäffling überlegend und sah nach dem Behang, der halb oben, halb unten einen traurigen Anblick bot. Wir hätten eigentlich warten können bis morgen. Nun blieb keine Wahl mehr, das Werk musste vollendet werden. Bald sah alles im Hause Pfäffling aus wie vorher. Fräulein Bergmann kam nicht wieder, das fremde Element war ausgeschieden. Frau Pfäffling kehrte mit Elschen allein zurück. »Sie lässt euch alle grüßen«, berichtete sie. Ihr letztes Wort war, »vielleicht kann ich Ihnen einmal ein schönes Tischgebet schicken.« Herr Pfäffling war in sehr fröhlicher Stimmung. »Kommt, Kinder«, rief er, »wir singen einmal wieder zusammen. So lange sind wir nicht mehr dazu gekommen.« Er stimmte ein Frühlingslied an, und dass es so besonders frisch und fröhlich klang, das war Fräulein Bergmann zu danken. Ende von Kapitel 13. Kapitel 14 von Die Familie Pfäffling. Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Die Familie Pfäffling von Agnes Sapper. Kapitel 14. Wir nehmen Abschied. Frau Pfäfflings Bruder wurde noch vor Beginn der Osterferien erwartet und das leere Zimmer war für ihn als Gastzimmer gerichtet. Keines der Kinder ahnte etwas davon, dass der Onkel bei seinem Besuch sie kennenlernen und danach beschließen wollte, welches von ihnen er heimwärts mit sich nehmen würde. Sie wussten nur, dass die Mutter ihren einzigen innig geliebten Bruder erwartete und freuten sich alle auf den seltenen Gast. Die drei Großen hatten auch noch aus ihrer frühesten Kindheit eine gute Erinnerung daran, wie Onkel und Tante einst gekommen waren und durch schöne Geschenke ihre Herzen gewonnen hatten. Herr Pfäffling billigte den Plan, der am 80. Geburtstag gefasst worden war. Er kannte die Verwandten seiner Frau und schätzte sie hoch. Auch war es ihm klar, dass in dem Haushalt seines Schwagers dem einzelnen Kind mehr Aufmerksamkeit zuteil werden konnte als in der eigenen Familie. Doch wollte er den Aufenthalt nur für ein, höchstens zwei Jahre festsetzen, damit keines der Kinder dem Geist des Elternhauses entfremdet würde. Einstweilen war das Wintersemester zu Ende gegangen, und was während desselben geleistet worden war, sollte sich heute in den Osterzeugnissen zeigen. In einem der großen Gänge des Gymnasiums wartete Karl auf seinen Bruder Wilhelm. Dessen Zeugnis war ihm diesmal so wichtig wie sein eigenes. Doch nur auf die Mathematiknote kam es ihm an. Wenn diese nicht besser ausfiel als das letzte Mal, dann stand es schlimm um Wilhelm und die Ferienfreude. Nachhilfestunden zu geben, war nicht Karls Liebhaberei. Der junge Lehrer und der Schüler hätten sie gleich gerne losgehabt. Darum strebten die Brüder gleich aufeinander zu, als die Klassentür sich auftat und die Schüler herausdrängten. Über der anderen Köpfe hinweg reichte Wilhelm schon von der Ferne Karl sein Zeugnis hin und dieser las Mathematik 3. Über diese Note, die wohl schon manchem Schüler Kummer bereitet hat, waren unsere beiden hochzufrieden und beschlossen, rasch nach der Musikschule zu rennen, um den Vater noch zu erreichen und mit ihm heimzugehen. Das gelang ihnen auch. Als er die beiden mit den bekannten blauen Heftchen auf sich zuspringen sah, wusste er schon, dass es Gutes bedeutete. »Diesmal ist wohl keine Durchschnittsnote nötig«, fragte er, überblickte das Zeugnis und war zufrieden. Aber eben nur zufrieden. Die Brüder waren enttäuscht. Nach ihrer Meinung hätte der Vater viel vergnügter sein müssen. »Hast du noch etwas Besseres erwartet, Vater?«, fragten sie. »Nein, aber ich traue noch nicht recht. Nach 3 kommt 4, da sind wir noch in gefährlicher Nachbarschaft. Ich weiß wohl, warum ihr so vergnügt seid. Ihr meint, die Nachhilfestunden seien nun überflüssig. Aber ganz kann ich euch noch nicht davon entbinden. Wilhelm könnte sonst gleich wieder einmal rückfällig werden. Sagen wir einmal statt zweimal in der Woche.« Sie machten lange Gesichter. »Und in den Osterferien gar keine, zum Lohn für den Erfolg«, fügte der Vater hinzu. Da heiterten sich die Gesichter auf. Wenn man nur wenigstens in den Ferien frei war. Im Schuljahr wurde doch immer gelernt, da ging das mehr in einem hin, und übermorgen war ja der erste Ferientag. Sie waren schon wieder vergnügt und kamen in glücklicher Ferienstimmung nach Hause, wo die Schwestern begierig auf die Zeugnisse warteten und diesmal mit Lust sämtliche Heftchen auf des Vaters Tisch ausbreiteten. »Was wohl unsere Kleine einmal bringt«, sagte Karl, als er sah, wie Elschen die Zeugnisse betrachtete und sich bemühte, die ihr geheimnisvollen Ziffern zu deuten. »Ich bringe lauter Einser«, antwortete sie zuversichtlich. Aber diesen Übermut hatte sie zu bereuen. »So«, rief Otto, »so sage einmal, was A plus B ist, das weißt du nicht einmal. Da bekommst du nicht einmal einen Vierer.« Von allen Seiten kamen nun solch verfängliche Fragen, und es wurden ihr lauter Vierer vorhergesagt, bis ihr Angst und Bange wurde. Sie sich zu Frieda flüchtete und sagte, »Du gibst mir dann jeden Tag Mathematikstunden.« Die Noten der Schwestern waren gut ausgefallen. 3 Wochen lang hatten sie eine richtige Hauslehrerin gehabt. Dadurch waren sie in guten Zug gekommen. Sie schrieben an Fräulein Bergmann eine Karte. Herr Pfäffling unterschrieb die Zeugnisse, und als er das von Frieda in Händen hatte und sah, dass es besser war als die früheren, trat ihm wieder das Bild vor die Seele, wie der Kleine ihm die verhüllte Geige mit dem Ausdruck tiefsten Schmerzes übergeben hatte. Er war seitdem ein gewissenhafter und geschickter Klavierspieler geworden, aber die Liebe, die er zu seiner Geige und auch zu der Harmonika gehabt hatte, die brachte er dem Klavier nicht entgegen, mit dem Herzen war er nicht dabei. Mit keinem Wort hatte das Kind je wieder die Geige erwähnt. Ob sie ihm wohl noch immer so ein schmerzliches Entbehren war? Der Vater hätte es gerne gewusst, und als am Abend nach der Klavierstunde der kleine Spieler seine Musikhefte beiseite räumte, redete er ihn daraufhin an. »Frieda, macht dir das Klavierspielen jetzt auch Freude? Tut es dir nicht mehr so leid, dass du deine Geige nicht mehr hast?« Ein tiefernstes Gesicht machte das Kind, als diese Wunde berührt wurde. Dann antwortete es leise, »Ich möchte sie gar nicht mehr haben.« »Warum nicht, Frieda? Komm, sage mir das.« »Weil ich nicht aufhören kann, wenn ich angefangen habe zu spielen.« »Du kannst nicht, Frieda? Du willst nur nicht, weil es dir schwer fällt. Aber siehst du nicht, dass wir alle aufhören, wenn wir müssen? Meinst du, ich möchte nicht lieber selbst weiterspielen, als Fräulein Vernagelding Stunde geben, wenn sie jetzt kommt? Meinst du, die Mutter möchte, wenn sie nach Tisch in ihren schönen Büchern liest, nicht lieber weiterlesen, als schon nach einer halben Stunde wieder das Buch aus der Hand legen und die Strümpfe stopfen? Und die großen Brüder möchten nicht auch lieber auf dem Balken turnen, als ihre Aufgaben machen? Und die Schwalben unter unserem Dach möchten sie nicht lieber für sich selbst Futter aufpicken, als auffliegen und ihre Jungen füttern, wie es der liebe Gott angeordnet hat? Und der Frieda Pfäffling will allein dastehen auf der Welt und sagen, ich kann nicht aufhören? Nein, der müsste sich ja schämen vor den Tierlein und vor den Menschen. Vor dem lieben Gott müsste er sich schämen. Ich kann nicht aufhören, sagte Frieda, bei allem anderen, nur beim Geigen nicht. Da gibt es keine Ausnahmen, Frieda. Wer einen festen Willen hat, kann mitten im Geigenstrich aufhören. Und das musst du auch lernen. Gib dir Mühe. Und wenn du dann fühlst, dass du einen festen Willen hast, so sage es mir, und dann will ich dir jeden Sonntag für eine Stunde deine Geige geben. Da leuchtete es in Friedas Gesicht, und nach dem Schrank deutend, der in der Ecke des Musikzimmers stand, sagte er in zärtlichem Ton, »Da innen ist sie.« »Ja, da ist sie und wartet, ob ihr kleiner Freund bald einen festen Willen bekommt und sie erlöst aus der Einsamkeit. Aber nun geh, Kind. Fräulein Vernagelding ist im Vorplatz. Ich höre sie schon plaudern mit Marianne. Ich weiß nicht, warum sie nicht hereinkommt.« Unser Musiklehrer öffnete die Tür nach dem Vorplatz. Die 3 plaudernden Mädchen fuhren auseinander. Fräulein Vernagelding kam zur Stunde. Noch rosiger und lächelnder erschien sie als sonst und hatte solch eine wichtige Neuigkeit unter vielem Erröten mitzuteilen. Die Karten waren ja schon in der Druckerei, auf denen zu lesen stand, dass Fräulein Vernagelding Braut war. Solch einen schönen, jungen, reichen, blonden Bankier hatte sie zum Bräutigam. Aber unmusikalisch war er leider sehr, denn obwohl sie ihm vorgespielt hatte, war er doch der Meinung, sie solle nicht mehr spielen. »Grämen Sie sich nicht«, sagte Herr Pfäffling zu seiner Schülerin, »vielleicht ist er sogar sehr musikalisch.« Meinen Sie, fragte Fräulein Vernagelding, das wäre schön. Und nicht wahr? Wenn ich auch nicht mehr zur Stunde komme, so bleiben wir doch gute Freunde. Und Ihre Fräulein Töchter müssen zu meiner Hochzeit kommen. Das gibt zwei süße Brautfräulein. Meine Töchter? Fragte Herr Pfäffling verwundert. Meinen Sie Marianne? Das sind doch keine Brautfräulein. Da müssen Sie mit meiner Frau sprechen. Der Tag war gekommen, an dem Frau Pfäfflings Bruder eintreffen sollte. Alle Hände hatten sich fleißig gerührt, um für das Osterfest und zugleich für den Gast das Haus festlich zu bereiten. Die letzten Spuren des langen Winters waren mit den trüben Doppelfenstern, mit Kohleneimern und Ofenruß aus den Zimmern verschwunden. Die Frühlingssonne durfte die hintersten Winkel bestrahlen. Walburg brauchte die Prüfung nicht zu fürchten, alles war blank und rein. Eine mühevolle Zeit war das gewesen, aber nun war sie glücklich überstanden. Feststimmung breitete sich schon über das Haus und heute sollte der Gast ankommen. »Die Mutter sieht aus wie am heiligen Abend vor der Bescherung«, sagte Karl, als die beiden Eltern miteinander zum Bahnhof gingen. Ja, Frau Pfäffling freute sich innig. War das Zusammensein mit dem Bruder in der alten Heimat schön gewesen, so musste es doch noch viel beglückender sein, ihn im eigenen Familienkreis zu haben. Die Kinder berieten daheim, wie sie den Onkel empfangen, ob sie ihm alle miteinander entgegenkommen sollten. Sie entschieden sich aber dagegen. Er war nicht an so viele Kinder gewöhnt, sie wollten sich verteilen und nur allmählich erscheinen, damit es keinen Lärm und kein Gedränge gäbe. Als es Zeit war, standen sie alle an den Fenstern des Wohnzimmers und sahen begierig die Straße hinunter. Da tauchten schon die drei Gestalten auf, und jetzt waren sie deutlich zu erkennen. Der Onkel, fast einen Kopf kleiner als der Vater, ganz ähnlich der Mutter, nur nicht so schmal. Fein sah er aus im vornehmen Reiseanzug, und dass er eine vollbepackte Ledertasche in der Hand hatte, wurde von Elschen besonders hervorgehoben. Nun mussten auch die Kinder bemerkt worden sein, denn der Onkel winkte mit der Hand herauf, ja, er schwenkte sogar den Hut als Gruß. Das machte einen gewinnenden Eindruck. »Wir springen doch entgegen, der ist gar nicht so«, sagte Wilhelm. »Nein, der ist nicht so«, entschied der ganze Chor. Die sieben Kinderköpfe verschwanden vom Fenster und 14 Füße trabten die Treppe hinunter. »Die Treppe ist frisch geölt«, rief Marie, »geht an der Seite, dass sie in der Mitte schön bleibt.« Nun kam die Begrüßung. Man war sich unbekannt und doch nicht fremd. Die Kinder berührte es merkwürdig, dass der Onkel der Mutter so ähnlich war, in den Zügen, in der Stimme und der Aussprache. Zutraulich begrüßten sie ihn, und auch er fand in ihnen lauter verwandte Gesichter, die einen seiner Schwester, die anderen seinem Schwager ähnlich. »Nun gebt die Treppe frei, Kinder«, drängte Herr Pfäffling, »wir wollen den Onkel doch auch hinauflassen.« Sie machten Platz und ließen den Gast vorangehen. Auf halber Treppe sah er zurück nach dem jungen Gefolge. »Wie eigentümlich Sie alle an der Seite gehen«, bemerkte er zu der Mutter. »Damit die Treppe in der Mitte geschont wird.« »Ach so«, sagte der Professor und sah sichtlich belustigt zurück. »Cäcilie, nun kenne ich deine Kinder schon. Die heißt du ungehobelt?« Droben im Wohnzimmer war der Mittagstisch gedeckt. »Was für eine stattliche Tafel«, rief der Gast und sah dann erstaunt auf die ungewöhnlich große Gestalt Walburgs, die stumm die Suppe auftrug. »Ihr habt euch wohl eine besonders kräftige Magd ausgesucht für eure großen Schüsseln«, sagte er spaßend zu den Kindern. »Ist das die treue, stumme Dienerin? Wie schade um das Mädchen!« »Es wird aber nicht mehr schlimmer bei ihr, Onkel«, versicherte Marie. »Ich war mit ihr beim Arzt, und er sagt, es kann sogar eher ein wenig besser werden.« Sie sammelten sich um den Tisch. »Mutter«, bat Wilhelm, »du hast einmal ein Tischgebet gewusst. Das müsste heute gut passen und dem Onkel gefallen. Es kommt etwas vom vielverheißenden Tisch vor. Weißt du nicht, welches ich meine?« Frau Pfäffling wusste es wohl und sprach es. »In größerem Kreise stehen wir heute am gutes verheißenden festlichen Tisch. Aber die richtige fröhliche Stimmung, die musst auch heute du, Herr, uns geben. Nahe dich freundlich jedem von uns.« 3 Tage blieb der Onkel im Haus und beobachtete oft im Stillen seine Neffen und Nichten. Er hatte ihnen ein Spiel mitgebracht, an dem sich alle beteiligen konnten. »Ich will es die Kinder lehren«, sagte er, Die meinigen haben es auch. Es ist ein Tischkrokett, ein nettes Spiel, bei dem es nur leider gar zu leicht Streit gibt unter den Spielern. Sie machten sich mit Eifer daran und trieben es täglich fast mit Leidenschaft. Sie achteten dabei nicht auf den Onkel, der seine Beobachtungen machte. »Wir müssen die zwei Parteien so einteilen, dass die guten und schlechten Spieler gleichmäßig verteilt sind«, sagte Karl. »Nimm du Frieda auf deine Seite, Wilhelm, der ist am ungeschicktesten, und ich will Anne auf meine Partei nehmen, sonst können die nie gewinnen.« So war es allen recht und das Spiel auf seinem Höhepunkt, als Frau Pfäffling hereinkam. »Kinder«, sagte sie, »Walburg hat wieder kein Holz. Lasst euch doch nicht immer mahnen.« Schuldbewusst legten zwei der Spieler ihre Schläger aus der Hand und gingen hinaus. Der Onkel sah aufmerksam hinter seiner Zeitung hervor. Das Wort »lasst euch doch nicht mahnen« schien doch weiter zu wirken. »Hat jemand des Vaters Brief auf die Post getragen?«, fragte Marie. Niemand meldete sich. »Das könntest du besorgen, Frieda«, sagte die Schwester. »Elschen geht mit dir.« So entfernten sich auch diese beiden. Die anderen spielten weiter. Frau Pfäffling setzte sich ein wenig zu ihrem Bruder. Sie sprachen halblaut zusammen. »Es ist rührend«, sagte der Bruder, »wie sich diese Lateinschüler so selbstverständlich zum Holztragen verpflichtet fühlen und ohne Widerspruch das Spiel aufgeben. Das täte meiner nie. Wie hast du ihnen das beigebracht?« »Das bringen die einfachen Verhältnisse ganz von selbst mit sich. Die Kinder sehen, wie Walburg und ich uns plagen und nicht fertig werden, und so helfen sie mit. Mir als dem Juristen ist wirklich euer kleiner Staat anziehend, denn ich sehe ordentlich, wie aus solcher Familie heraus tüchtige Staatsbürger hervorgehen, wie die Starken sich da um die Schwachen annehmen, wie sie ihr eigenes Ich dem allgemeinen Ganzen unterordnen und welche Liebe und welchen Gehorsam sie den Eltern entgegenbringen, wohl in dem Gefühl, dass sonst das ganze Gefüge in Unordnung geriete. Dazu kommt auch noch, dass dein Mann ein so leutseliger Herrscher ist und du bist sein verantwortlicher Minister. Das muss ich dir sagen, wenn ich nun eines eurer Kinder zu mir nehme, in so ein geordnetes Staatswesen kann ich es nicht versetzen.« Die Kinder hatten nicht auf das leise geführte Gespräch gehorcht. Was kümmerte sie, wenn vom Staat die Rede war? Aber die letzte Bemerkung des Onkels, die traf Maries Ohr, die erfasste sie. »Wenn ich eines eurer Kinder zu mir nehme«, hatte er gesagt. Sie hätte es offenbar nicht hören sollen, es war nur halblaut gesprochen. Zunächst ließ sie sich nichts merken, aber lange konnte sie die Neuigkeit nicht bei sich behalten. Nach Tisch fanden sich die Geschwister alle unten am Balkenplatz zusammen. Dort konnte man sich aussprechen, und Marie vertraute ihnen an, was sie gehört hatte. Das ganze Trüppchen stand dicht zusammengedrängt und besprach in lebhafter Erregung die Möglichkeit, fortzukommen. Verlockend war das Neue, lieb war das Alte. Wer ginge gern, wer ungern? Sie waren im Zweifel. Wen würde der Onkel wählen? Ein jedes meinte, sicherlich nicht gerade mich. Das war die Bescheidenheit. Aber einer, der doch auch nicht unbescheiden war, der Frieda, sagte, ganz gewiss will er mich mitnehmen. Das war die Angst, denn der Frieda wollte nicht fort. Für ihn gab es da nichts Zweifelhaftes. Er wollte daheim bleiben. Er fürchtete die fremde Welt. Und da er so bestimmt aussprach, mich will er mitnehmen, so glaubten ihm die Geschwister. Schon einmal war er das fremde Kind gewesen, vor die Tür gewiesen mit der Geige. Von jeher war er ein wenig allein gestanden. Nun schauten ihn alle daraufhin an, dass er fort von ihnen sollte. Sie sahen das gute Gesichtchen, die seelenvollen Augen, die angsterfüllt von einem zum anderen blickten, und da wurden sich alle bewusst, dass sie doch den Frieda nicht missen mochten. Karl war es, der aussprach, was sie alle empfanden. »Unser Dummerle geben wir nicht her.« Im Musikzimmer stand der Professor im Gespräch mit Herrn Pfäffling und seiner Frau. Nun trat er an das Fenster und sah hinunter. »Dort steht ja das ganze Trüppchen beisammen«, sagte er, »eines dicht beim anderen. Keinen Stecken könnte man dazwischen schieben, es ist köstlich anzusehen. Und wie sie eifrig sprechen.« »Ja«, sagte Frau Pfäffling, »irgendetwas muss sie sehr beschäftigen.« »Das haben eure Kinder doch anderen voraus, dass jeder 6 treue Freunde mit fürs Leben bekommt, denn die einmal so warm beieinander im Nest gesessen waren, die fühlen sich für immer zusammengehörig. Dass ich nun aber die Hand ausstrecken soll und ein Vögelchen aus diesem Nest herausnehmen, Dazu kann ich mich immer schwerer entschließen. Geben wir den Plan auf, lassen wir das fröhliche Völkchen beisammen, es kann nirgends besser gedeihen als daheim. Ich glaube, du siehst bei uns alles in zu günstigem Licht. Wir sind oft unbefriedigt und haben den Grund dazu. Das mag sein. An Unvollkommenheiten fehlt es gewiss auch bei euch nicht. Aber den guten Grund fühle ich heraus, auf dem alles aufgebaut ist. Die Wahrhaftigkeit, die Religion, die bei euch Herzenssache ist. Das hast du doch kaum in so kurzer Zeit beobachten können, meinte Frau Pfäffling. Aber doch habe ich diesen Eindruck gewonnen, so zum Beispiel von Wilhelm. Du kannst weit suchen, bis du wieder einen solch lustigen Lateinschüler findest, der um ein bestimmtes Tischgebet bittet, wie er neulich tat bei unserem ersten Mittagessen. Ich wollte, es wäre bei meinen Kindern auch etwas von diesem Geist zu spüren. Kehren wir doch die Sache um. Ich schicke euch lieber meinen Jungen einmal. In euren einfachen Verhältnissen würde er ganz von selbst seine Ansprüche fallen lassen. Er wäre zufrieden und glücklich mit euren Kindern. Es blieb bei dieser Verabredung. Draußen im Freien hatte sich inzwischen alles verändert. Die Sonne war von schweren Wolken verdeckt. In echter Aprillaune wirbelten plötzlich Schneeflocken herunter und die jungen Pfäfflinge flüchteten herauf. »Da kommen sie ja wieder alle miteinander«, sagte der Onkel. »Wisst ihr auch, liebe Kinder, mit was für Gedanken ich hierher gekommen bin? Eines von euch wollte ich mir rauben, weil bei mir noch so schön Platz wäre für ein viertes und eure Eltern hätten es dann leichter gehabt. Aber ich tue es nicht. Wollt ihr hören, warum? Weil ihr es so schön und so gut habt, dass ihr es nirgends auf der ganzen Welt besser haben könntet. Ihr lacht? Es ist mein Ernst.« Nun glaubten sie es ihm. Der Onkel, der Weitgereiste, musste es ja wissen. Elschen drückte sich schmeichelnd an den Onkel. »Wen von uns hättest du denn mitgenommen?« fragte sie. »Musst du das wissen, kleine Neugier? Vielleicht den da«, sagte er und deutete auf Frieda. Der nickte zustimmend. Er hatte es ja gewusst. Einige Tage später war Frau Pfäfflings Bruder wieder abgereist. Sie stand mit wehmütigem Gefühl im Gastzimmer und war beschäftigt, es wieder für eine fremde Mieterin zu richten, nach der man sich nun bald umsehen musste. In ihren Gedanken verloren, hörte sie doch mit halbem Ohr einen Mann die Treppe heraufkommen, hörte klingeln, öffnen, wieder schließen, hörte Marie zum Vater hinübergehen. An all dem war nichts Besonderes. Es brachte sie auch nicht aus ihrem Gedankengang. Aber jetzt, sie horchte. »Cäcilie! Cäcilie!« tönte es durch die ganze Wohnung. Sie wollte dem Ruf folgen, aber da kam schon ihr Mann zu ihr herein. Da stand er vor ihr, mit glückstrahlendem Angesicht, und rief frohlockend, »Cäcilie, ich bin Musikdirektor in Marstadt!« Und als sie es nicht fassen und glauben wollte, da reichte er ihr einen Brief, und sie las es selbst schwarz auf weiß, dass die Marstadter vorläufig in einem gemieteten Haus die Musikschule eröffneten wollten und den Musiklehrer Pfäffling zum Direktor ernannt hatten. Es fehlte nichts mehr als seine Einwilligung, und auf diese brauchten die Marstadter nicht lange zu warten. Der jubelnde Ruf »Cäcilie« hatte die Kinder aus allen Zimmern herbeigelockt. Zu verschweigen war da nichts mehr. Vom Vater hörten sie die gute Kunde, sie sahen, wie die Mutter bewegt am Vater lehnte und immer wieder sagte, »Wie mag ich dir das gönnen!« Und das Glück wurde immer größer, weil es von so vielen Gesichtern widerstrahlte. Nur einer war davon ausgeschlossen. Einer hatte alles überhört, weil er mit seinen eigenen Gedanken vollauf beschäftigt war. »Wo ist denn der Frieda?« fragte Elschen. »Dem muss man es doch auch sagen.« Man suchte nach ihm und fand ihn ganz allein im Musikzimmer vor dem Schrank stehend, in dem seine Geige aufbewahrt war. »Was tust du denn da?« fragte Herr Pfäffling. »Ich warte auf dich, Vater, schon so lange.« Dabei drängte er sich dicht an den Vater und fragte schüchtern, »Gibst du mir am Sonntag meine Geige auf eine Stunde? Ich kann jetzt mitten darin aufhören, ich habe es versucht.« »Wie hast du das versucht, Frieda?« »Beim Essen, dreimal. Aufgehört habe ich mitten im ärgsten Hunger, auch bei den Pfannkuchen.« »Ja, es ist wahr«, bestätigten ihm die Geschwister, die als seine Tischnachbarn Vorteil aus diesen Proben gezogen hatten. Herr Pfäffling schloss den Schrank auf. »Wenn es so steht, Frieda«, rief er fröhlich, Dann warten wir gar nicht bis zum Sonntag, denn heute ist ohne dies Festtag bei uns. Du weißt wohl noch gar nichts davon. Da hast du deine Geige, kleiner Direktorssohn. Ja, das war ein seliger Tag. Frau Pfäffling suchte Walburg auf. Diese hatte von den Kindern schon die Neuigkeit gehört, und da sie dem Leben nicht viel Gutes zutraute, so fürchtete sie auch diese Veränderung. Aber da kam auch ihre Frau selbst, sah sie mit herzlicher Freundlichkeit an und rief ihr ins Ohr, »Der Herr Direktor will auch deinen Lohn erhöhen.« Nun war Walburg getrost, ihr Bleiben war besiegelt, und als sie wieder allein in ihrer Küche stand, da legte sie einen Augenblick die fleißigen Hände ineinander und sagte, »Lobet den Herrn!« Frau Pfäffling ging hinunter zur Hausfrau. Diese sollte nicht durch Fremde die Nachricht erfahren. Lange sprachen die beiden Frauen zusammen, und während sie sprachen, tönten von oben Klavier und Gesang herunter, und Frau Pfäffling erkannte die frohlockende Melodie. Ihr Mann übte mit den Kindern den Chor mit dem Endreim, »Drum rufen wir mit frohem Sinn, es lebe die Direktorin!« Als Frau Hartwig wieder allein war, musste ihr Mann sie trösten. »Leicht bekommen wir eine bessere Mietpartie. Sie haben doch recht viel Unruhe ins Haus gebracht. Und bedenke nur die Abnützung der Treppe.« Dabei suchte er eine kleine Tafel hervor und gab sie seiner Frau. Sie ging hinaus und befestigte an der Haustür die Aufschrift »Wohnung zu vermieten«. Und als sie die Tür wieder hinter sich verschloss, fiel ihr eine Träne auf die Hand und sie sagte vor sich hin, »Das weiß gar niemand, wie lieb mir die Familie Pfäffling war.« Ende von Kapitel 14. Ende von Die Familie Pfäffling von Agnes Sapper.